Willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik, jeden dritten Freitag im Monat bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel und als Livestream unter www.fsk-hh.org. Heute mit Tracks von Bob Ostertag, Daphne Vicente Sandoval, Pascal Bertus, Brian Fernehoch, Christoph Schiller, dem Stark Bewölkt Trio und The Residents. Mit The Nameless Soul begann die Sendung, nun Die in Terror. Die in Terror, der achte Jingle aus dem Commercial-Album, 1980 von The Residents veröffentlicht, mit 40 einminütigen Stücken, eines der Konzeptalben von The Residents. The Residents aus San Francisco, gegründet Ende der 60er Jahre, bekannt für multimediale Bühnenshows mit markanten Verkleidungen, ihre Verwendung von Fremdkompositionen und die Anonymität der Bandmitglieder, die bei den Auftritten stets maskiert sind. Mittlerweile haben The Residents über 40 Alben veröffentlicht, viele davon mit konzeptionellen Vorgaben. So wurde das Album Not Available von 1978 schon 1974 aufgenommen, mit der Intention, erst dann zu veröffentlichen, wenn die Musiker das Album vergessen hatten. Nach Dimbles and Toes nun Love Leaks Out. Thank you. Manche konzeptionelle Vorgabe wurde weniger streng interpretiert. So soll das Album Eskimo von 1979 nur aus Perkussion, Stimmfetzen und Geräuschen eingespielt worden sein. Im ersten Stück The Walrus Hunt hört sich das allerdings so an. Einen etwas anderen Weg als The Residents in der Anwendung des Samplers geht der kalifornische Komponist Bob Ostertag. Zitat: Ich habe mich mehr oder weniger von Sampling als Aneignung fremder Musik ferngehalten. Bei Leuten, die so arbeiten, ist die Ästhetik meist die, dass sie etwas finden und dann seinen Kontext völlig verändern. Es neben etwas anderes stellen, neben dem man es sich nie hätte vorstellen können und dadurch seine Bedeutung verändern. Oft wird es zu einer Parodie. Ich dagegen versuche das genaue Gegenteil. Ich nehme Klangmaterial, belasse es in seinem ursprünglichen Kontext, vergrößere aber diesen Kontext akustisch so, dass er den Hörer umgibt und quasi alles andere aufsaugt. Ich versuche also nicht, dem Moment eine neue Bedeutung zu geben, sondern mit musikalischen Mitteln die Bedeutung herauszupräparieren, die vorhanden ist. Ein Zitat von Bob Ostertag aus dem 1999 erschienenen Buch Here and Now von Peter Niklas Wilson. Weiter Peter Niklas Wilson. Eines der bekanntesten Beispiele dieser kompositorischen Praxis, in der der Sampler zum akustischen Mikroskop wird, ist Ostertags Sooner or Later von 1991. Mittlerweile schon ein Klassiker seines Genres. Eine 40-minütige Sampler-Symphonie aus einem Soundbite von gerade 44 Sekunden Länge, das im El Salvador der 80er Jahre aufgezeichnet wurde und die von Trauer und revolutionärem Pathos erfüllte Stimme eines Jungen hören lässt, der gerade seinen Vater begräbt, der von der Nationalgarde erschossen wurde, inklusive der Geräusche des Spatens. Maldito. Estoy viendo a mi padre, siento como que en el corazón tengo la bala, compañero. Prefiero mejor morir por una lucha justa, compañero. No quedar de bandolero, compañero. Mi padre me decía, él combatía, era un combatiente de este pueblo. Me decía que yo no fuera tan despijo, que yo fuera, tuviera una creatividad y valor. Para llegar a un final de un triunfo, los compañeros que queden, que los que queden. Ay, compañero, yo deseo que esta sangre, tarde o temprano, la voy a vengar. Papita chula. Maldito. Papita chula, maldito. papita chula. Thank you.

Eine Compilation mit Konzertaufnahmen Bob Ostertags mit dem Aalto Virtual Modular Synthesizer, die er vom März 2015 bis April 2016 in Indonesien, Peru, Uruguay, in Beirut und New York City machte, ist gerade bei Bandcamp erschienen. Gegen Ende der Sendung wird die neue CD von Bob Ostertag eingespielt. Mehr Informationen über Bob Ostertag und die Klingding-Sendungen auf der Webseite www.hierunda.de/klingding.html. Die Sounds von rotierenden Flächen, Styropor, Papier, Plastikobjekte und Fagott kombinieren Daphne Vicente Sandoval, Fagott und Pascal Bertus in einer Doppel-CD, die 2016 bei Potlatch erschienen ist. In der ersten CD mit dem Titel Marn werden Instrumente und Objekte von kleinen Mikrofonen verstärkt. Bei der zweiten CD Seen spielen beide akustisch. Hier nun zwei Ausschnitte aus den jeweils ersten Tracks der beiden CDs. Christoph Schiller gab mir am 28. September 2016 nach einem Konzert in der Hörbar mit dem stark bewölkt Trio seine 2013 beim Label Another Timbre veröffentlichte CD Variations. Die CD beginnt mit einem Solostück auf dem Spinett, dem Instrument, das Christoph Schiller nach dem Klavier seit über 15 Jahren spielt. Bei der Variation 2 wird die erste Spinett-Improvisation mit der zweiten Spinett-Improvisation kombiniert, die wiederum in der Variation 3 mit Objekt-Sounds. Hier nun die Variation 2, Spinett 1 and Spinett 2 von der CD Variations, A Canon in 7 Parts for Spinett, Amplified Objects and Piano. Besides the formal questions, I was interested in using different instruments, not just the spinet. I have anyway a variety of objects preparation that I use with the spinet, but I have also started to work with pickups and microphones and amplification. Last year's project was to combine those new elements with the spinet, but here I did the opposite and separated the material, arranging a set of objects and amplification as an extra instrument. The third instrument is a piano, which is a comeback because I used to play piano before I changed completely to the spinet. I tried to find a way of using the piano without playing it. I mean not pianistically, using the piano tones more as found objects. So Christoph Schiller in einem Interview mit Dominic Lash über die Variations CD. Bei dem Konzert am 28. September in der Hörbar war Christoph Schiller mit Birgit Ullherr, Trompete, Radio, Objekte, Speaker, Michael Meyerhof, Cello und Präparation und Heiner Metzger, Soundtable auf der Bühne. Davon jetzt der letzte Set. Thank you. Thank you. Das Werk Brian Fernihors umfasst zum größten Teil Kammermusik, deren hervorstechendes Merkmal in einer äußerst exakten und detailreichen Notation liegt. Im nun folgenden zweiten Streichquartett von 1980 tendiert die Komposition zur Kreation eines Superinstruments aus den zwei Violinen, Viola und Cello, durch gleiche Rhythmen zweier Instrumente und unisone Bewegungen. Nun das Arditti-Quartett mit einer Interpretation des zweiten Streichquartetts von Brian Fernihors. Thank you. Thank you. nach dem von Brian Fernahore komponierten zweiten Streichquartett zu den zuvor angekündigten Improvisationen von Bob Ostertag auf dem modularen virtuellen Aalto Synthesizer. Wish You Were Here, die 40-minütige Compilation, wurde zusammengefügt aus Konzertaufnahmen während der Welttournee Bob Ostertags vom März 2015 bis April 2016. Der Track wird über die reguläre Klingding-Sendezeit ragen. Die nächste Klingding-Sendung ist am 18. November wieder von 22 bis 0 Uhr, dann mit dem Studiogast Michael Münnich. Wir werden über seine Arbeit als Komponist von konkreter Musik und Labelbetreiber sprechen. Mehr Informationen und Links zu den Musikerinnen in den Klingding-Sendungen gibt es auf der Klingding-Webseite www.hierunddaa.de/klingding.html. Und nun weiter anregendes Hören mit Wish You Were Here von Bob Ostertag. Thank you. Thank you.